Und ich glaube, dass Frauen Recht auf Abtreibung hat. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema: Skandal um den Paragraph 219a des Strafgesetzbuches, Werbung für den Schwangerschaftsabbruch. Ja, und zwar ist eine Ärztin aus Hessen, aus der Stadt Gießen, angeklagt worden, ist aufgrund vermeintlicher unerlaubter Werbung auf der Website ihrer Praxis. Diese Werbung soll gegen 219a, also Paragraph 219a des deutschen Strafgesetzbuchs laufen, weil angeblich dort diese Dienstleistung illegaler Art und auf einer illegalen Art und Weise promotet wird. Genau, die erste heißt Christine Hähnel und schon seit Mitte der 80er bietet sie diverse medizinische Dienstleistungen an, unter anderem Schwangerschaftsabbruch. Sie hat eine Webseite, wo alle Dienstleistungen aufgelistet sind und unter anderem Schwangerschaftsabbruch. Und das Wort Schwangerschaftsabbruch ist auf dieser Seite als Stichwort mit einem Link markiert, sodass ein User drauf klicken kann und per Mail die Information über diese Dienstleistung bekommen kann, auf diversen Sprachen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie deswegen angezeigt worden ist. Es gab dann von Abtreibungsgegnern immer wieder Anzeigen gegen Ärzte im Allgemeinen, die Schwangerschaftsabbrüche über die Website dann als Dienstleistung anbieten. Und hier auch in diesem Falle bei dieser Ärztin ist es nicht das erste Mal gewesen. Das heißt, im Falle dieser Ärztin war es immer wieder so, dass die entsprechende Staatsanwaltschaft eigentlich nie mit den Ermittlungen weiter vorangeschritten ist, sondern es immer relativ schnell eingestellt wurde. In diesem Fall ist es aber so, dass tatsächlich nach dieser Anzeige es zu Ermittlungen gekommen ist und tatsächlich dann auch zu einer Anklage. Das heißt also, es muss dann noch ein Gericht in Hessen ermitteln, inwiefern es tatsächlich sich um Werbung handelte oder nicht. Es sei hinzugefügt, dass dieser Link auf der Seite von Christine Hähnel immer noch existiert. Sie hat auch öffentlich angekündigt, dass sie Verurteilung auf keinen Fall akzeptieren wird, sodass dieser Link auf der Seite bleibt. Ja, das heißt also, ihr Statement, sie ist jetzt auch über 60 Jahre alt, sie betreibt ihre Praxis eigentlich für Allgemeinmedizin in Gießen seit weit über 30 Jahren und bietet seitdem auch Schwangerschaftsabbrüche an. Es ist wohl so, ihren Aussagen nach als Statement zu verstehen. Das heißt, ihre Laufbahn neigt sich dem Ende zu, sie will langsam in Rente und das hat sie selbst so bekundet und sie will im Grunde genommen damit ein politisches Statement verkünden. Ich glaube, um diesen Fall besser zu verstehen, sollten wir ein bisschen die Gesetzlage der Abtreibungen in Deutschland erklären. Ja, also laut deutschem Strafgesetzbuch ist es so, dass Schwangerschaftsabbruch ein Rechtstatbestand ist, der nach den Paragraphen 218 bis 219b behandelt wird. Das heißt also, 218 stellt klar, dass eigentlich Schwangerschaftsabbruch nicht straffrei sei, es sei denn, und das wird dann auch im gleichen Paragraph noch erläutert, dass bestimmte Bedingungen eingehalten werden. Das heißt, eine Beratung, eine Bedenkfrist von 3 Tagen nach einem Beratungsgespräch, dann eine Durchführung durch einen Arzt und das im Rahmen bestimmter Fristen. Hierbei ist zu bedenken, dass die Schwangerschaft eigentlich erst nach der biologisch gesehen Nidation geht. Das heißt also, das ist der Beginn der Schwangerschaft rechtlich. Das bedeutet erst dann, wenn sich die befruchtete Eizelle in die Gebärmutterschleimhaut nidiert, beziehungsweise direkt aus dem Lateinischen übersetzt, einnistet. Ab dem Zeitpunkt beginnt die Schwangerschaft, das heißt also vor dem 6., 7. Tag der Befruchtung der Eizelle zählt es nicht als Schwangerschaft. Ein Abbruch oder beziehungsweise eine Abtötung der Eizelle wäre demnach kein Schwangerschaftsabbruch. Der Zeitraum endet faktisch bis zu den Wehen, Einleitung der Eröffnungswehen. Das heißt, wenn der Geburtskanal sich öffnet im Rahmen der Wehen, ab dem Zeitpunkt gilt dann das Baby sozusagen als richtig gesehen als Person. Das heißt also, eine Abtreibung ab dem Zeitpunkt würde dann als Tötungsdelikt eine Person gelten. Das sind ungefähr so die Vorgaben. 219a, hier also beim Paragraphen 219a geht man explizit im Strafgesetzbuch auf das Thema Werbung an. Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise erstens eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder zweitens Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Absatz 2. Absatz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn Ärzte oder aufgrund Gesetzes anerkannte Beratungsstelle darüber unterrichtet werden, welche Ärzte, Krankenhäuser oder Einrichtungen bereit sind, einen Schwangerschaftsabbruch unter den Voraussetzungen des § 218a Absatz 1 bis 3 vorzunehmen. Absatz 3. Absatz 1 Nummer 2 gilt nicht, wenn die Tat gegenüber Ärzten oder Personen, die zum Handel mit den in Absatz 1 Nummer 2 erwähnten Mitteln oder Gegenständen befugt sind oder durch eine Veröffentlichung in ärztlichen oder pharmazeutischen Fachblättern begangen wird. So, Gustavo, das waren die Fakten. Jetzt können wir unsere Meinung dazu sagen. Ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich habe keine klare Stellungnahme zu dieser Situation. Einerseits bin ich natürlich gegen Abtreibungsverbot und ich glaube, dass Frauen Recht auf Abtreibung hat. Aber was die Werbung von Abtreibungsabbrüchen angeht, glaube ich nicht, dass es so verkehrt ist, was im Strafgesetzbuch steht, weil das ist im Prinzip Resultat von sehr langem historischen sozialpolitischen Prozess im Westen und ich sehe das eher als Status quo, dass im Prinzip die beiden Seiten, Abtreibungsgegner und Abtreibungsbefürworter, irgendwie befriedigt. Oder bist du der anderen Meinung? Also das, was ich hier sehe, ist vor allem ein Konsens, einen sehr brüchigen Burgfrieden. Das heißt, nach dem sehr langen historischen Prozess, den du erwähnt hast, fand man schließlich so diesen Kompromiss. Das heißt also, diejenigen, die vor allem gegen eine Abtreibung, gegen eine Liberalisierung oder beziehungsweise gegen eine Erlaubnis des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland waren, sagten sich, gut, okay, wir sind jetzt in bestimmten Fällen auch dafür, selbst wenn keine Fehlbildung des Kindes vorliegt, selbst wenn kein Sexualstrafdelikt zur Schwangerschaft geführt hat, selbst wenn das Leben der Mutter nicht in Gefahr ist, sei es seelisch oder physisch, ein Schaden der Mutter mit einkalkuliert werden müsste. Selbst wenn all diese Situationen nicht gegeben sind, wollen wir es gesetzlich erlauben, solange tatsächlich dann auch der Staat die Möglichkeit oder die Frau auch verpflichtet, über andere Optionen nachzudenken. Das heißt also, das ist die einzige Bedingung, das heißt die Beratungspflicht. Jetzt ist natürlich so, will jetzt diese Ärztin die Beratungspflicht, das ist ja dann Paragraph 219a war ja das, was tatsächlich jetzt vornehmlich behandelt wird, nämlich der Verbot der Werbung des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland. Aber ich finde diese verpflichtende Beratung nicht schlecht. Das heißt also, damit werden Kurzschlusshandlungen sozusagen, also die Gefahr einer Kurzschlusshandlung wird dann minimiert. Man kann die Frau aufklären über mögliche Optionen, die alternativ vielleicht in Betracht gezogen werden können, Fördermaßnahmen, Adoptionen und so weiter und so fort. Das heißt, ja, also ich denke, dass wenn wir jetzt mit den Argumenten, das ist ja faktisch das, womit jetzt diejenigen, die Paragraph 219a angreifen, womit hauptsächlich argumentiert wird, ist, dass die freie Arztwahl nicht gegeben sei. Ich denke aber, wenn man jetzt wirbt und so weiter und so fort, mindert man vielleicht auch die Beratungspflicht. Das heißt also, dass Frauen direkt dann letztlich zum Arzt gehen oder beziehungsweise ein Arztnetzwerk in Anspruch nehmen, die Dienstleistungen kritiklos dann offerieren, um schnellstmöglich zum Abbruch zu kommen. Da sehe ich die Gefahr. Um vorwegzugreifen, ich sehe nicht die Gefahr, dass tatsächlich es reaktionäre Kräfte gibt, die den Schwangerschaftsabbruch in Deutschland verbieten wollen. Und ich denke, es gibt einen breiten gesellschaftlichen Konsens, der es auch zu verhindern wüsste. Es ist nur so, dass wir in Deutschland uns darüber im Klaren sein sollen, dass dieser Konsens, dieser Paragraph 119 ein lang erkämpfter war und wir uns dann auch fragen müssen, ob wir diesen sozialen Frieden, ob wir diesen Kompromiss tatsächlich mit dem Argument einer vermeintlich nicht gegebenen, was ich jetzt auch nicht in dem Maße sehe, einer vermeintlich nicht gegebenen freien Arztwahl. Ich finde die Position von der Ersten zu kompromisslos. Ich glaube, dass sie eigentlich dadurch die Positionen von Abtreibungsgegnern verstärkt, so paradoxweise. Und wir alle wissen, dass dieses Verbot, Werbungsverbot, heutzutage im Internet ganz einfach umgehen kann. Man kann die Seiten in den USA anschauen, in anderen Ländern, zum Beispiel sogar in Österreich. Deswegen, ich finde es absolut unnötig, so kompromisslos, so stur auf diese Position zu beharren, weil es absolut nichts bringt, wirklich absolut. Im Grunde genommen gesellschaftlich nur alte Wunden wieder auf. Und zwar alte Wunden nicht unbedingt zum Werbungsverbot, sondern zum Schwangerschaftsabbruch selbst wahrscheinlich. Wozu tatsächlich diese schlafenden Hunde wecken, nur weil man denkt, dass eine freie Arztwahl nicht gegeben sei. Ich denke, sie ist nach wie vor gegeben. Vielleicht gibt es einen anderen Weg, dass tatsächlich die Beratungsstellen dann Updates erhalten von den entsprechenden Ärzten, dass tatsächlich dann auch im Rahmen der Beratungszentren, denn wenn wir jetzt daran rütteln, rufen wir wieder Konfliktpotenziale auf, die wir, denke ich, schon als überwunden betrachtet haben. Ja, ich bin auch deiner Meinung, aber was denkt ihr? Vertritt ihr die Meinung der Ärztin und seid ihr gegen Paragraph 219a? Oder denkt ihr, dass wir tatsächlich das Problem anders lösen sollten und mitunter durch diese neue Diskussion tatsächlich wieder so eine Diskussion des Schwangerschaftsabbruchs selbst wieder gelangen können? Schreibt in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal, drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen und bis zum nächsten Video. Ciao. Danke und ciao.